طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوق بيت الله دمهان دفلتن الله سيقن هاي نبان هات شكاد نعم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إش بتوعي داس كان كوت كيبت أصلا الله إش بتوعي داس محمد الله ستينا ونزين جزانتا است إش بيت الله سبحانه وتعالى داس ديزي ستسون سؤانا زيقن سغيشن ستسون مخت وندس uns unser Wissen vermehrt und dass er uns Ikhlas gibt, sodass wir alles, was wir tun, für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein aufrichtig ist. Liebe Geschwister, wir wollen heute inshallah uns einem Buch widmen, und zwar heißt dieses Buch Die Gärten der Tugendhaften, auf Arabisch Riyadus Salihin. Dieses Buch von Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala ist eines der bekanntesten Bücher, die Hadithe zusammengestellt hat. Dieses Buch ist ein Buch, das Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala Hadithe zusammengestellt hat, die jeder Muslim wissen sollte, beziehungsweise die jedem Muslim etwas angehen. Und er hat dieses Buch eingeteilt in verschiedene Kapitel, und wir möchten heute inshallah mit dem ersten Kapitel beginnen, und wir versuchen aus verschiedenen Kapiteln ein paar Hadithe uns näher anzuschauen und zu verinnerlichen, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Taten von unseren Taten annimmt und auf dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen vermehrt in unserer Region. Das Wissen, liebe Geschwister, ist eines der wertvollsten oder eines der besten Möglichkeiten, wie man Allahs Zufriedenheit erlangen kann. Wenn du dich in einer Sitzung befindest, in der Allah subhanahu wa ta'alas Religion gelehrt wird, dann wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich Gutes will. Wenn du in einer Moschee bist und du von Allah subhanahu wa ta'ala dazu geleitet worden bist, das, was du hörst, zu verstehen und das, was du verstanden hast, dir zu merken und dass du verstanden hast, umzusetzen und anderen Leuten beizubringen, dann wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich Gutes will. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Derjenige, für den Allah Gutes will, für den, den lässt er seine Religion verstehen. Und Wissen geht der Handlung und der Aussage voraus. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Das heißt, wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wastaghfir li dhanbik. Und bitte um Vergebung. Erst einmal kommt das Wissen, und danach kam das Bitten um die Vergebung, eine Tat. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala hat dieses Buch mit dem Kapitel über die Niyyah, über die Absicht, die gute Absicht, mit diesem Kapitel begonnen. In diesem Kapitel hat er drei Ayat aus dem Koran al-Karim erwähnt, die mit der Absicht zusammenhängen, und danach hat er zahlreiche Hadithe zitiert, die alle um dasselbe Thema gehen. Die erste Ayah, die er erwähnt hat, ist aus Surat al-Bayyinah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Allah der Erhabene sagte, und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Das ist die Religion des rechten Verhaltens. Allah sagte, und nichts anderes wurde ihnen befohlen, wem? Ahlul Kitab, den Juden und den Christen. Und bevor wir weitermachen, bitte ich die Geschwister, dass sie sich inshallah hier hinsetzen, nach vorne, wenn es geht. Barakallahu fikum. Wo kommst du her? Außer die Probleme haben am Rücken oder so, die können gerne bleiben. Aber du kannst noch ein bisschen näher kommen. Du auch. Barakallahu fikum. Damit ich nicht mit der Luft spreche. Und dann bildet man so einen Kreis immer. Und das müssen wir inshallah ab jetzt immer machen, ohne dass man uns auffordern muss deswegen. Mag jemand die Mitte nicht? Ja, ein bisschen. Aywa. Barakallahu fikum. Wa alaikum salam. Allah sagte, وَمَا أُمِرُوا, ihnen wurde nichts anderes aufgetragen, wem, gemeint ist den Juden, den Christen, als dass sie Allah dienen sollen und ihm gegenüber in der Religion aufrichtig sein sollen. Aufrichtigkeit ist das, was man im Arabischen bezeichnet mit Ikhlas. Ikhlas bedeutet, dass du diese Tat, die du machst, ganz und einzig und ganz allein für Allah subhanahu wa ta'ala machst, niemandem anderes irgendeinen Anteil widmest an deiner Tat. Und deswegen hat Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala mit diesem Kapitel begonnen, da der Muslim jede Tat, die er für Allah machen soll, mit dieser richtigen Absicht beginnen muss. Jede Tat, die du machst, sollst du dich fragen zuerst einmal, für wen machst du das? Egal, ob es dein Fasten ist, oder ob es dein Gebet ist, oder ob es dein Hajj ist. Für wen machst du das? Machst du es für Allah alleine? Oder machst du es für Allah und damit jemand etwas dich zum Beispiel lobt oder dich im Guten erwähnt? Diese Sache ist eine so wichtige Sache, dass der gläubige Mensch sich niemals gelangweilt fühlt, wenn er immer wieder daran erinnert wird. Warum? Weil die Niyya musst du jedes Mal neu erfassen, neu machen. Du musst immer wieder neu beabsichtigen in deinem Herzen, was du tun möchtest. Vor jedem Unterricht, den du hältst, jedem Unterricht, den du beiwohnst, jedem Gang in die Moschee, jedes Gebet, das du verrichtest, immer fragen, warum mache ich diese Sache jetzt? Ist es schon zu einer Gewohnheit geworden? Gehe ich in die Moschee, weil ich jeden Tag in die Moschee gehe? Dann ist es eine Gewohnheit, dann ist es keine Ibadah mehr. Ja? Also muss man hier aufpassen, dass man immer wieder beabsichtigt, was man vorhat. Und die Absicht, auf Arabisch An-Niyyah oder Al-Qasd, ist eine Tat des Herzens. Das heißt, es ist keine Sache, die man ausspricht, sondern es ist eine Sache, die man im Herzen tut. Die Taten des Menschen sind verschiedenerlei Art. Du machst etwas mit deiner Hand, mit deinen Augen, mit deinem Kopf, mit deinen Füßen. Du kannst aber auch etwas machen mit deiner Zunge. Aber die wichtigsten Taten von allen drei Arten sind diejenigen, die mit dem Herzen gemacht werden. Denn das Herz ist wie der Motor. Er ist derjenige, der die anderen Organe, die anderen Körperteile antreibt. Wenn das Herz gesund ist, der Mensch wird niemals etwas anschauen, was haram ist. Wenn das Herz gesund ist, der Mensch wird niemals etwas anfassen, was haram ist. Warum? Weil der Befehl kommt gar nicht vom Herzen an die Hand, etwas zu machen. Wenn das Herz gesund ist, du wirst niemals zu einem Ort hingehen, wo Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht gerne sieht. Und wenn das Herz gesund ist, du wirst niemals etwas hören, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag. Und deswegen die Sache mit dem Herzen ist die wichtigste Angelegenheit in unserem Körper. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen, in einem berühmten Hadith, wo er sagte, im Körper gibt es ein Stück Fleisch, das, wenn es in Ordnung ist, dann sind auch alle anderen Taten in Ordnung. Und wenn es schlecht ist, dann sind alle anderen Taten schlecht. Und er sagte, das ist das Herz. Deswegen haben wir das Herz als den Motor, den Dynamo im ganzen Körper bezeichnet. Und wir alle merken, um ganz ehrlich zu sein, jeder von uns merkt, dass wenn man seine Religion lernt, das Erste, womit man sich beschäftigt, meistens, sind die Äußerlichkeiten. Und ich möchte hier nicht die Äußerlichkeiten herabwerten. Ich möchte nicht sagen, das ist alles äußerlich und das ist nicht so wichtig. Nein, ich will nur darauf hinweisen, dass das Äußerliche normalerweise angetrieben ist vom Herzen. Und deswegen findet man vor, dass manche Muslime zum Beispiel, sie beten, sie fasten, sie machen ihre Gottesdienste, aber zum Beispiel ist der Charakter nicht so gut. Sie haben nicht so viel Geduld. Sie gehen nicht so gut um mit ihrem Bruder. Sie sind nicht freundlich. Sie haben kein Gottvertrauen. Sobald eine Katastrophe passiert, sie haben kein Sabr, sie haben keine Geduld. Sie sind unzufrieden mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil das Herz nicht in Ordnung ist. Ja? Und wenn das Herz in Ordnung ist, andersrum gibt es Leute, man erkennt, dass sie nicht so religiös scheinen. aber ihr Herz ist viel besser. Und das Herz natürlich hat einen starken Zusammenhang mit den Taten. Also nicht, dass einer denkt, ein Muslim kann, bei einem Muslim schauen wir nur auf die Äußerlichkeiten oder auf einem Muslim schauen wir nur auf das Herz. Ihr kennt manche Leute, sagen, Alhamdulillah, mein Herz ist sauber und ich bin ein guter Mensch und ich bin besser als der Sohn so, der betet und der ist ein ganz schlechter Mensch. Manche Leute sagen so. Das ist falsch und das ist falsch. Beides ist falsch. Wir brauchen beides. Wir brauchen ein rechtschaffenes Herz und wir brauchen gleichzeitig eine rechtschaffene Tat. Und die zweite Ayah, die Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala erwähnt hat, bezug auf die Absicht, er sagte, Allah sagte, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Weder ihr Fleisch noch ihr Blut werden Allah erreichen, aber ihn erreichen wird die Gottesfurcht von euch. Es geht ums Schlachten. Wenn du schlachtest ein Tier für Allah subhanahu wa ta'ala, Allah braucht dieses Fleisch nicht, Allah braucht dieses Blut nicht, aber das, was Allah subhanahu wa ta'ala erreicht, ist deine Gottesfurcht. Und das ist in erster Linie eine Tat deines Herzens. Und die wird Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Und die dritte Ayah, die er erwähnte, rahimahullah, Allah sagte, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Sag, ob ihr verbergt, das heißt geheim haltet, was in euren Brüsten ist, oder, das heißt, was ihr vorhabt, eure Absicht, oder ob ihr es offenlegt, Allah weiß es. Und auch diese Ayah betont, dass das, was man im Innersten verspürt, eine sehr wesentliche Rolle spielt. Ihr wisst, es gibt Menschen, die beten, aber sie beten nur, um gesehen zu werden. Das sind die Heuchler. Und es gibt Menschen, die beten für Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Nur das, was im Herzen ist. Das ist das Einzige, was sie beide voneinander unterscheidet. Und der eine genießt das Gebet und der andere müht sich einen ab. Der Hadith, den An-Nawawi rahimahullah ta'ala erwähnt hat, als ersten Hadith, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen möchten, ist der gleiche Hadith, mit dem auch Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sein Buch eröffnet hat. Er sagte, ich lese direkt in Deutsch die Übersetzung, wie sie hier übersetzt worden ist, vor. Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, er berichtet, dass er sagte, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen, die Taten sind nur entsprechend den Absichten und jedem Menschen steht das zu, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung um Allahs und seines Gesandten willen unternimmt, dessen Auswanderung ist für Allah und seinen Gesandten. Und wer seine Auswanderung des irdischen Lebens oder einer Frau willen, die er heiraten will, unternimmt, dessen Auswanderung ist für das, um dessen Willen er ausgewandert ist. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Noch einmal, wir wollen diesen Hadith verinnerlichen. Aber bevor wir ihn verinnerlichen wollen, dieser Hadith ist überliefert worden von Abu Hafs. Abu Hafs ist der Beiname von Umar ibn al-Khattab, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, war, bevor er den Islam angenommen hat, einer der größten Feinde des Islams. Und er war ein richtiges Problem für die Muslime, weil er sehr hart gegen sie war. Und diese Härte, die er in sich hatte, und Allah schafft, er schafft die Menschen unterschiedlich, aber die Härte, die er in sich hatte, radiallahu ta'ala anhu, hat er nach der Annahme des Islams für sich, für den Islam genutzt. Hat er nach der Annahme des Islams für den Islam genutzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, Allahumma a'izza al-Islam bi'Umar ibn al-Khattab khassa. Das heißt, oh Allah, erhöhe das Ansehen der Muslime oder des Islams wortwörtlich, speziell durch Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Und so Allah subhanahu wa ta'ala hat das Dua des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhört. Und er hat den Islam angenommen im sechsten Jahr nach der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also nicht nach der Auswanderung im Jahr 6, sondern nach der Entsendung, also 7 Jahre bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, und so gehört er radiallahu ta'ala anhu zu den Muhajirun, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte: "Ma zilna a'izza mundu aslama Umar." Seitdem Umar den Islam angenommen hat, laufen wir erhobenen Hauptes. Und das heißt in der Sira, dass die Leute, bevor Umar radiallahu ta'ala anhu den Islam angenommen hat, die Leute im Geheim gebetet haben in Mekka. Die haben Angst gehabt. Aber nachdem Umar den Islam angenommen hat, haben die Leute offenkundig gebetet, bei der Kaaba gebetet und ihnen war es egal, wenn sie gesehen wurden. Umar radiallahu ta'ala anhu, er hat viele Errungenschaften. Viele Errungenschaften, das heißt viele, er hat viel Lob bekommen. Sowohl im Koran als auch durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und einer der wertvollsten Hadithe oder eine der wertvollsten Hadithe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat in Bezug auf Umar ibn Khattab, er sagte: "Inna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisan Umar wa qalbihi." Allah hat die Wahrheit in die Aussagen Umars und in sein Herz gesetzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt noch etwas Unglaublicheres als das. Er sagte: "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Wenn es nach mir einen Propheten geben würde, dann wäre das Umar radiallahu ta'ala anhu. Umar radiallahu anhu, er war wie der Minister des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er und Abu Bakr zusammen waren die engsten Vertrauten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er war erst ein Vertrauter des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann ist er gestorben sallallahu alaihi wasallam, während er zufrieden war mit Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Und danach war er ein Vertrauter und wie ein Minister und Berater für den ersten Khalifa Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Er war so ein eng Vertrauter von Abu Bakr, dass Abu Bakr radiallahu anhu, als er gestorben ist oder am Sterben war, hat er Umar eingesetzt als Khalifa. Er hat zu Umar gesagt, dass er der nächste Khalifa nach ihm sein soll. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Ländereien befreit vom Schirk und vom Kufr durch Umar radiallahu ta'ala anhu, in seiner Amtszeit. Und zwar das ganze Gebiet von Großsyrien, Ascham, und das Gebiet von Ägypten. Jeder Ägypter darf nach Allah subhanahu wa ta'ala Umar und den Sahaba, die mit ihm waren, dankbar sein. Und auch das Gebiet Persiens wurde auch in der Amtszeit von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu befreit. Und sein Kalifat war ausgezeichnet durch Gerechtigkeit. Und er hatte radiallahu anhu einen Ring an, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch einen Ring hatte. Und darin stand drin: "Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar." Das heißt so viel wie: "O Umar, der Tod möge dir Ermahnung genug sein. Der Tod möge dir Ermahnung genug sein." Er war radiallahu anhu, er hatte eine relativ dunkle Hautfarbe gehabt. Er hatte einen sehr dichten und großen Bart gehabt. Und er wurde radiallahu anhu getötet von einem Mann namens Abu Lu'lu'a, einem Zoroastrier, einem Knecht von Al-Mughira ibn Shu'bah. Er wurde getötet, radiallahu anhu, während er sich im Gebet befand, im Morgengebet Salat al-Subh, in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein Kalifat ging vom Jahr 13 bis Jahr 23 und so hat er 10 Jahre lang gemäß dem Vorbild des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam regiert, weil das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgesagt, dass das Kalifat nach mir wird 30 Jahre lang sein, gemäß dem Prophetentum, gemäß dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das waren die ersten vier rechtschaffenen, besonnenen Khulafa. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, er sagte: "Kana Islam Umar fathan, wa kanat hijratuhu nasran, wa kanat imaratuhu rahmah." Er sagte, die Islamannahme, dass Umar den Islam angenommen hat, war wie eine Befreiung, und die Tatsache, dass er ausgewandert ist, war wie ein Sieg, und seine Amtszeit war eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala für die Muslime, heißt das. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, liebe Geschwister. An dieser Stelle machen wir Stopp. Und wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.